Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter Gott sagt, ich liebe Zion sehr. Ich war sehr zornig auf die Feinde. Dritter Gott sagt, ich komme zurück nach Zion. Ich werde in Jerusalem wohnen. Vierter alte Männer und Frauen werden wieder in Jerusalem sitzen. Sie sind sehr alt. Fünfter die Straßen der Stadt werden voll mit Kindern sein. Sie spielen dort fröhlich. Sechster das Volk denkt vielleicht, das ist ein Wunder. Aber für Gott ist es einfach. Siebter Gott sagt, ich rette mein Volk aus dem Osten und dem Westen. Achter ich bringe sie nach Jerusalem. Sie sind mein Volk und ich bin ihr Gott. Neunter Gott sagt, seid stark. Ihr hört heute die Worte der Propheten. Zehnter Frühjahr gab es keinen Lohn für die Arbeit. Die Wege waren nicht sicher. Elfter aber jetzt bin ich gut zu meinem Volk. Das sagt Gott. Zwölfter die Pflanzen wachsen gut. Die Erde gibt viel Essen. Der Himmel gibt Regen. Dreizehnter Frühjahr wart ihr ein Fluch. Jetzt werdet ihr ein Segen sein. Seid stark. Vierzehnter Gott sagt, früher wollte ich euch bestrafen. Eure Väter machten mich zornig. Fünfzehnter jetzt aber will ich Jerusalem Gutes tun. Habt keine Angst. Sechzehnter das sollt ihr tun, sagt immer die Wahrheit. Seid gerecht vor Gericht. Siebzehnter denkt nichts Böses über andere. Schwört nicht falsch. Gott hasst das Achtzehnte. Gott sprach wieder zu mir. Neunzehnter die Fastentage werden zu fröhlichen Festen. Liebt die Wahrheit und den Frieden. Zwanzigster viele Völker und Menschen aus vielen Städten werden kommen. Einundzwanzigster die Menschen sagen, wir wollen zu Gott gehen. Wir suchen seine Hilfe. Zweiundzwanzigster viele große Völker kommen nach Jerusalem. Sie wollen dort Gott suchen. 23. Zehn Männer aus fremden Ländern halten einen Juden fest. Gott ist mit euch.